Blute langsam aus. Lasse Reste dieses Ichs zurück. Trete nicht mehr auf der Stelle. Stelle zarten Rosenduft an meinen Händen fest. Lasse alles stehen und liegen, wie ein ungemachtes Bett, ein nicht gelöstes Rätsel. Ich staune selbst, doch hilft das nicht. Verführung dient als Selbstzweck nur. Drum halte ich mich bedeckt.